Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Willkommen zum Hörspiel. In Nachruf auf LS von dem 1940 in Frankreich geborenen und heute in Sussex in England lebenden Schriftsteller Gabriel Josipovici dürfen Sie sich auf ein beeindruckendes Ensemble freuen. Unter anderem mit George Tabori und mit dem wunderbaren virtuosen Schauspieler Bruno Ganz, der am 16. Februar in Zürich gestorben ist. Nachruf auf LS beschreibt den Versuch, einen Menschen über die Personen charakterisieren zu lassen, die ihn vermeintlich gut kannten. LS, der sein Leben lang Grabmale und Inschriften studiert hat und dessen eigene Vorstellung einer idealen menschlichen Existenz im Bild äußerster Reduktion besteht, entzieht sich aber jeglicher Festlegung. Es gibt keine Antworten, immer neue Fragen müssen gestellt werden. Er sagte einmal, das einzige Gedenken, das er sich wünsche, sei die Erinnerung irgendeines Menschen, irgendwann, irgendwo an ihn, als einen Mann, der in der Mitte eines leeren Zimmers an einem Tisch sitzt. Nachruf auf LS. Hörspiel von Gabriel Josipovici. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolsheim. Erstens, Mann an einem Fenster stehend. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit ihm über Gräber. Er war sehr beschlagen auf dem Gebiet. Die Geschichte der Gräber. Anthropologische Theorien über Gräber in verschiedenen Teilen der Welt. Das Thema faszinierte ihn. Monumente und Gedenkstätten, die Menschen errichten, um die Erinnerung an die Toten wachzuhalten. Erstens, Mann an einem Fenster stehend. Grabmaler aller Art faszinierten ihn. Vom einfachen, in die Erde gesteckten Holzkreuz bis zum riesigen Mausoleum. Von grob aufgeschichteten Steinhaufen auf einem Hügel bis zu den Pyramiden in den Ebenen. Warum glaubst du, tun wir das? Fragte er. Warum? Und seine Fragen klangen nie rein rhetorisch. Man hatte immer das Gefühl, dass er ernsthaft fragte. Hing Ihrer Meinung nach dieses Interesse an Grabstätten, an Denkmäler für die Toten mit persönlichen Umständen zusammen? Oh, sehr stark. Er sagte immer, er habe das Gefühl, wurzellos zu sein. Eben deshalb die Faszination, die das Thema auf ihn ausübe. Das Interesse an Menschen, die Wurzeln hätten. Und die Frage, woher dieses Verlangen nach Verwurzelung rühre. Weil ich selbst keine Wurzeln habe, sagte er, verstehe ich umso besser, was es bedeutet, wenn man welche hat. Und natürlich verstand er eine Menge von bäuerlichen Gemeinschaften und ihrer Entwicklung, vom Verlauf der großen Wanderungen, vom Einfluss des Klimas auf die Geschichte und dergleichen. Nietzsche, meinte er, sei im Irrtum, wenn er den Menschen als einziges Lebewesen mit einer Geschichte bezeichnet. Die allgemeine Annahme sei ja doch gewesen, primitive Gesellschaften hätten keine Geschichte. Und doch bestehe ungemeines Interesse an afrikanischer Geschichte. Mit Primaten verhalte es sich ebenso. Ein bisschen genauer hingesehen und aus sei es mit unserer Einzigartigkeit. Künftige Arbeit liege im Bereich zwischen den großen allgemeinen Evolutionstheorien und detaillierten Feldstudien von Tier und Mensch. Das Problem sei nur, wie? Wonach müssen wir fragen? Was genau wollen wir wissen? Und hatte er überzeugende Antworten? Oh, er hatte überhaupt keine Antworten. Ich weiß nicht einmal die Fragen, sagte er. Ich stelle lediglich die Fragen nach den Fragen. Um auf das Thema seiner eigenen Wurzeln zurückzukommen. Ja, ich erinnere mich, als wir uns einmal zum Tee trafen. Wie üblich in einem der mehr oder weniger billigen Cafés, in denen er die meiste Zeit zu verbringen schien. Und in die er einen per Postkarte einlud, welcher man das wann und wo entnahm und die Pflicht voraussetzte, dass man kommen würde. Das Telefon benutzte er grundsätzlich nicht. Jedenfalls fand das Rendezvous dieses Mal in einem seiner Stammcafés in der Nähe der Liverpool Station statt. Und wie gewohnt hatte er es sich, als ich eintraf, schon bequem gemacht, 4 leere Teetassen neben sich. Er war aufgeräumter Stimmung, sprach viel über sein Verhältnis zu den Engländern und zur englischen Sprache. Es war das erste und einzige Mal, dass ich ihn so darüber reden hörte. Dass ihn das Thema tiefer berührte, war offensichtlich. Aber auch, dass es ihm nicht leicht fiel, sich darüber zu äußern. Er erzählte von einem wiederkehrenden Albtraum, in dem sein Englisch, alles, was er sich seit seiner Ankunft im Land angeeignet hatte, total weg war. Und eine andere Sprache stand ihm nicht zur Verfügung. Er wusste genau, was er sagen wollte, konnte aber die entsprechenden Wörter einfach nicht finden. Er hatte sie vergessen. Und dabei wusste er, wie sie aussahen. Auch, dass er sie erkennen würde, wenn er sie fände. Aber nichts und niemand verriet ihm, wo sie zu finden seien. Und dabei versuchte er ständig zu sprechen. Öffnete den Mund. Spannte die Halsmuskeln an. Bewegte die Zunge. Blieb sogar merkwürdig überzeugt, die Wörter würden sich finden, wenn er es nur weiter versuchte. Aber jedes Mal war es das Gleiche. Er brachte nichts heraus. Und was das Schlimmste gewesen sei, niemand sonst schien es auch nur zu bemerken. Die anderen nahmen gar nichts Ungewöhnliches wahr, nur er selbst empfand, dass ihm etwas Furchtbares passiert war. Und dann wachte er auf. Ich versuchte später, das Gespräch noch einmal darauf zu bringen, aber ohne Erfolg. Ich habe ihn natürlich immer wieder besucht. Brachte ihm etwas zu essen mit Obst. Er liebte exotische Früchte, Guaven, Mangos. Gelesen hat er kaum mehr. Er saß aufrecht im Bett und starrte stundenlang vor sich hin. Gelegentlich wandte er einem den Kopf zu, sah einen an und kam mit einem Zitat heraus. Als ob er einen zum Lachen provozieren oder auch dazu zwingen wollte, ihn ernst zu nehmen und zu reagieren. Mit welchen Zitaten? Zum Beispiel... Si monumentum requiras circumspice. Oder eine Zeile von Sepheris. Ich erwachte und hielt einen Marmorkopf in meinen Händen. Haben Sie ihn gefragt, was er damit meinte? Das war nicht gut möglich. Warum nicht? Wegen der Art und Weise, wie er sprach. Denkmäler faszinierten ihn, nicht wahr? Grabdenkmale. Aber ob damals noch, weiß ich nicht. Er spürte, dass es mit ihm zu Ende ging. Alles andere war nicht mehr sehr wichtig. Worüber er geschrieben, was seine Neugier erregt hatte, all das war in den Hintergrund getreten. Die Gespräche waren anders. Ich fühlte mich oft in meine Kindheit versetzt, als er mich auf den Schoß genommen und angesehen hatte. Ich war dabei immer den Tränen nah gewesen. Jetzt genauso. War das ein Spiel? War die Stunde der Wahrheit gekommen oder was? Die Luft war geladen. Warum glauben Sie, hat er gerade diese Zeile von Sepheris zitiert? Das wüsste ich selbst gern. Vielleicht wollte er, dass ich diese Dinge für ihn aufbewahre, die Zitate. Das war Teil der Spannung bei diesen Besuchen. Als ob er kleine, mit einer Bedeutung gefüllte Schächtelchen für mich zurechtgemacht hätte und sie mir nur geben, weitergeben, aber nichts dazu sagen könne. In gewissem Sinn war das nichts Neues. Er hatte sich seit jeher des Tonfalls, des Stils, der Ausdrucksweise anderer bedient, wie um zu sagen, dass er selbst nichts zu sagen habe. Aber es war auffälliger geworden im Krankenhaus. als ob er mit den eigenen Worten zu Ende sei und sich nicht die Mühe machen konnte oder wollte, mit einem zu sprechen. Verstehen Sie, was ich meine? Er schien die Worte anderer Leute zu benutzen, weil sie die reale Währung waren, mit der sich im Gegensatz zur eigenen etwas kaufen ließ. Ich drücke mich wohl nicht sehr gut aus. Es ist... Und selbst dann konnte man nicht ausschließen, dass er alles gar nicht ernst meinte. Dass er nur so tat, als ob. Auch dann noch. Und das bis zum Schluss. Und woran arbeiten Sie zurzeit? An allem Möglichen. Zum Beispiel? Rituelle Totenklagen. Interessiert mich ziemlich. Planktus, Wehklagen, Elektra über ihren Vater, David über Saul und Jonathan, dergleichen. Und warum gerade dieses Thema? Ja, warum nicht? Wieso ist es für Sie in diesem Augenblick wichtig? Na, ist es doch, oder nicht? Pardon? Ja, wichtig, nein? Ich meine die Frage, warum Priamus den größten Wert darauf legt, dass Hektor gebührend bestattet wird. Wie kommt es, dass wir, der den Homers Denken so fremd ist, mit Priamus fühlen? So erleichtert sind, wenn Achilles seiner Bitte folgt und den Toten zurückgibt. Hat das mit Gemeinschaft zu tun? Mit einer Pietät, die uns allen eingepflanzt ist? Krönt die würdige Bestattung ein Leben und erlaubt sie den Zurückbleibenden weiterzumachen? Also was mich interessiert, verstehen Sie, ist der Zusammenhang von Trauerbekundung und Trauermonumenten. Beides sind eindeutig auf die menschliche Gesellschaft beschränkte Phänomene. Tiere machen einen Bogen um tote Artgenossen. Nur Menschen beweinen und begraben einander. Auf den ersten Blick scheinen beide Vorgänge, beweinen und begraben, sich klar voneinander zu unterscheiden. Die Totenklage ist etwas zeitlich Begrenztes. Grabmale sind etwas Dauerhaftes. Aber das hängt von dem Zeitmaßstab ab, den wir zugrunde legen. Nach menschlichem Maßstab sind Denkmäler allerdings dauerhaft. Aus geologischer Sicht aber ließe sich sagen, dass Steinen keine wesentlich größere Haltbarkeit beschieden ist als einem Klageruf. Das Wichtige ist vielleicht, dass beidem eine ähnliche Funktion zukommt. Beides schafft Erleichterung. Es hat auch mit Wiederholung zu tun, nicht wahr? Mit selbst auferlegten Wiederholungshandlungen, die dem Leben einen Halt geben, es davor bewahren, einfach eine endlose Abfolge von Sekunden zu sein. Wiederholung. So, dass psychologisch gesehen, oder auch psychoanalytisch, wenn Sie es wollen, also psychoanalytisch betrachtet, scheint es, dass Steine, das Über-Ich, Norman C. Brown, aber selbstverständlich ja ständig Masken getragen, Rollen gespielt. Aber unter der Maske blieb sein Thema das gleiche. Das ging nur bis zur Besessenheit. Sie meinen den Tod? Ja, aber auch das Gegenteil. Ich meine, was man aus seinem Leben macht, ich weiß nicht, wie ich es genau sagen soll. In gewissem Sinn war er vermutlich ein religiöser Mensch. Er spürte, dass das Leben eine Bedeutung haben musste, dass man etwas daraus zu machen hatte. Aber was? Warum war er auf der Welt? Was war seine Aufgabe? Verstehen Sie, er verabscheute den Gedanken, sich nur einfach treiben zu lassen, bestimmte Dinge nur deshalb zu tun, weil sie ihm zugefallen waren, oder auch gar nichts zu tun, weil ihm nichts einfiel. Gleichzeitig war er jedem Fanatismus abhold. Der Vorstellung, nur man selbst wisse die Antwort. Verstehen Sie? Die Vorstellung, sich von etwas Absolutem vereinnahmen zu lassen, von einer bestimmten Lebensweise, einer bestimmten Idee, war ihm unerträglich. Er sah auch immer die lächerliche Seite, sogar dessen, was ihn am meisten anzog. Mit Worten war es das Gleiche. Inwiefern? Er negierte im nächsten Augenblick, was er gerade gesagt hatte, oder wiederholte es in komischer Form, mit verstellter Stimme, als ob sich mit der eigenen nichts sagen ließe. Als ob das, was er normal hervorbrachte, sich falsch anhören musste. Wie ein Klischee. Ein Klischee? Ja, das war ein Dauerthema. Das Versagen der Wörter vor den Dingen. Verzeihung, ich... Ich weiß noch, wie er einmal gesagt hat, er wünsche sich, dass irgendjemand sich irgendwann, irgendwo an ihn als einen Mann erinnere, der in einem leeren Zimmer an einem Tisch sitzt. Was hat er damit gemeint? Nichts. Nichts? Aber was? Ich meine, nichts Beziehungsreiches, Bedeutungsvolles. Er hat es wörtlich gemeint. Etwas, was er sich gewünscht hat. Von ungefähr kam das nicht. Er ist selbst so dagesessen, schweigend, in dem Haus, auf dem Land, dass er sich nach dem Erfolg seines Buches über Grabmale gekauft hatte. Wobei ihn der Erfolg total überrascht hat. Er konnte nie begreifen, warum die Leute ausgerechnet dieses Buch kauften. Er kaufte sich also das Haus, ein ehemaliges Farmhaus, aber mit angenehm großen Räumen irgendwo in Gloucestershire. Er ließ es so gut wie unmöbliert. Lebt allein da. Und er hat mir erzählt, dass er morgens hinaufstieg, in den großen Raum im oberen Stock, der sich über die ganze Hauslänge erstreckte, zu dem Tisch ging, der in der Mitte des sonst leeren Raums stand, den Stuhl zurückzog und sich setzte. Das war alles. Manchmal stand er auf, ging zum Fenster, öffnete es und sah auf die Felder und den Wald hinaus. Sanderson hat ihn ja so gemalt, in dieser Pose. Das Bild ist nicht nach ihm betitelt, aber es ist er. Mann am Fenster stehend. Er ist vom Rücken her gezeigt, wie er auf die Felder und den Wald hinaussieht. Das Verblüffende daran ist, dass es seine Präsenz, seine Persönlichkeit stärker vermittelt als fast jedes andere Porträt, das ich kenne. Ganz bestimmt jedes Porträt dieses Jahrhunderts. Ausgenommen vielleicht Lucian Freuds Porträt von Francis Bacon. Es gibt noch ein Bild von Sanderson, so viel ich weiß, von einem Mann, der an einem Tisch sitzt. Ja, und ein drittes. Mann auf einem Bett liegend. Sanderson war ein enger Freund von ihm, bevor sich ihre Wege trennten. Sanderson soll ja gesagt haben, das ist alles, was ich malen will. Ein riesengroßes Bild von einem Mann, der an einem Tisch sitzt. Aber werde ich es schaffen, bevor ich sterbe? Ganz recht. Er sprach ständig davon. Und die Leute hielten ihn für verrückt. Es passte überhaupt nicht zu dem, was er bisher gemalt hatte. Und dann fanden sich nach seinem Tod diese drei Bilder. Es ist ein Jammer, dass man sie nicht zusammen sehen kann. Aber zwei sind eben im Privatbesitz. Die Prinzessin lebte am anderen Ende eines riesigen Schlosses. Es hatte so viele Zimmer, dass Boten an einem Tag gar nicht vom Eingang bis zum Thronsaal gelangten. Ja, es hieß sogar, manch einer sei gestorben, bevor er zum Thron gelangte. Obwohl er noch jung gewesen war, als er das Schlossportal durchschritt. War es größer als der Zug? Viel, viel größer. Ich erinnere mich, dass wir uns einmal irgendwo in der Gegend der Camden Plaza in einem kleinen Café zum Tee trafen. Er hatte mich in der üblichen Weise hinbestellt und da sagte er, ich habe keine Lust mehr zu reisen oder zu lesen oder zu denken. Das war einmal. Ich fragte, wie das zu verstehen sei. Und was denn stattdessen? Einfach da sitzen, sagte er. Oder da stehen. Oder vielleicht auch liegen. Ich fragte ihn, ob ihm das nicht langweilig würde. Der Trick sei ja gerade der Langeweile zu entgehen, meinte er. Und das andere langweile ihn eben inzwischen. Reisen, lesen, schreiben, sprechen. Das langweile ihn alles zu Tode. Ich habe mir schon überlegt, ein Grabmonument herzustellen, sagte er. Nicht, dass ich es für mich möchte. Und dann zog er eine Skizze hervor und zeigte sie mir. Es war eine detailreiche Zeichnung in der Art spätmittelalterlicher Holzschnitte oder Stiche. Tatsächlich musste ich an den Triumphbogen Kaiser Maximilians von Dürer denken. Nachdem ich das Blatt eine Weile betrachtet hatte, sagte er, denk an die Gezeiten, die die Felsen umspülen. Das ist das eigentlich Interessante. Viel interessanter als das da, viel. Der Mond zieht das Wasser an, das Wasser weicht zurück. Die Felsen kommen zum Vorschein, der Mond lässt das Wasser los, das Wasser kehrt zurück, verschwunden sind die Felsen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Und nach ein paar Millionen Jahren hat das Meer den Felsen weggewaschen und wenn die Welt einatmet, gibt es nur noch die glatte Oberfläche. Nur Wasser, Wasser. Einatmen, Wasser, ausatmen, Wasser. Viel interessanter als Grabdenkmale oder Pyramiden oder dergleichen. Er könne tagelang einfach dasitzen und sich seinen Gedanken überlassen, sagte er. Manchmal gab er sowas von sich und man hatte den Eindruck, er habe einen nur deswegen kommen lassen, auch wenn von tausend anderen Sachen die Rede war. Man wusste, dass er einen deswegen gerufen hatte. Wann sind Sie ihm zuletzt begegnet? Ich weiß nicht. Wieso? Es ist komisch, aber ich habe mir ständig eingebildet, ihn auf der Straße gesehen zu haben. In den letzten paar Jahren, vor seinem Tod. Und die verbrachte er größtenteils auf dem Land, in dem Haus, das er sich gekauft hatte. Aber ich hätte schwören können, dass ich ihn gesehen habe. In irgendeinem seiner Stammcafés. In einer Arbeiterkneipe. Oder an Busstationen. Auf Straßenmärkten. Sie haben nicht versucht, ihn anzureden? Tja, ich... Also das ist komisch, ich hatte kein wirkliches Bedürfnis, mit ihm zu sprechen. Ich habe registriert, dass er da ist. Ich war entsprechend verblüfft und so weiter. Aber wenn ich mich von dem Schock erholt hatte, war er schon wieder verschwunden. Und ich bin ihm nicht nachgelaufen. Ich weiß selbst nicht, warum. Es war irgendwie vorbei. Hatten Sie sich gestritten? Nein, nein. Es war einfach... Ich weiß auch nicht. Es wäre nicht das Richtige gewesen. Ich brachte es nicht fertig. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe ihn im Krankenhaus besucht. Er spielte ja ständig Spiele, verbale meine ich. Sagte nie etwas klar heraus. Wechselte alle paar Minuten die Rolle. Man musste höllisch aufpassen, dass man Schritt hielt mit ihm. Ich muss mich ständig neu erfinden, sagte er einmal, als ich ihn bat, doch Ruhe zu geben. Das Verrückte ist, es gibt so viele Möglichkeiten, etwas zu sagen, dass es absolut lächerlich wäre, sich was anderes vorzumachen. Wissen Sie, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Aber als was wird man Ihnen Ihrer Ansicht nach hauptsächlich in Erinnerung behalten? Einmal hat er zu mir gesagt, er wünsche sich, dass man sich an ihn als einen Mann erinnere, der an einem Tisch sitzt. Was hat er damit gemeint? Er hat nicht sich gemeint mit dem Mann. Er hat sozusagen den Mann an sich im Sinn gehabt, der an einem Tisch sitzt und nichts tut, in einem ansonsten leeren Raum, der Schwerkraft ausgesetzt, mit Stuhl und Tisch als den üblichen Requisiten. Wenn du mir ein Denkmal errichten willst, sagte er, dann soll es einen Mann darstellen, der an einem Tisch sitzt, in Marmor, versteht sich. Und den pflanze mir aufs Grab. Ich fragte ihn, ob der Mann beim Schreiben gezeigt werden solle. Er explodierte fast. Natürlich nicht, sagte er. Dann hätte ich ja wohl gesagt, einen Mann beim Schreiben, wenn ich das gemeint hätte. Dann hätte ich nicht gesagt, einen Mann, der an einem Tisch sitzt. Alles, was er macht, ist, dass er auf seinem Hintern sitzt. Was da? Erstens, Mann an einem Fenster stehend. Zweitens, Mann an einem Tisch sitzend. Drittens, Mann auf einem Bett liegend. Erstens, Tod. Zweitens, Traum. Drittens, Grabmal. Es hat ihn immer interessiert, was man mit nichts machen kann. Mit nichts und aus nichts. Fanden Sie, dass in seiner Einstellung etwas Defensives lag? Etwas Defensives? Nein, könnte ich nicht sagen. Träume nicht, pflegte er zu sagen. Keine Tagträumereien. Geh von Leere aus. Von dem, was du vor dir hast. Sieh zu, wohin es dich bringt. Ob das damit zusammenhängt, dass er ja in gewissem Sinn von nirgendwoher kam und nirgendwohin zu gehen schien, könnte das seine Sichtweise beeinflusst haben, aus der er dann ein Prinzip machte, wie man das ja öfter erlebt. Wenn Sie damit meinen, dass seine persönlichen Lebensumstände sein Denken beeinflusst haben, stimmt das natürlich. Keiner von uns fängt ja wirklich bei Null an, nicht wahr? Wir sind das Produkt unserer Eltern und einer ganz bestimmten Umgebung. Und etwas gibt es immer, das uns dazu treibt, zu tun, was wir tun und zu sagen, was wir sagen. Ich glaube nur nicht, dass das seine Beobachtungen relativiert hat. Gerade weil er war, wie er war und der er war, hat er etwas gesehen, was wir andere nicht gesehen haben. Ich jedenfalls nicht. Und doch war es etwas, was ich sehen wollte, was eine Entsprechung hatte in mir, obwohl, weiß Gott, mein Hintergrund von dem seinen total verschieden war. Und finden Sie nicht, dass das irrelevant war für unsere heutige Welt, unsere heutige Gesellschaft? Dass man sich nicht einfach abschotten kann? Was ist denn relevant? Zum Beispiel die Arbeitslosigkeit, die Probleme der Großstädte, Umwelt, die nukleare Bedrohung, die ganze Krise der westlichen Zivilisation. In dem Sinn scheint mir nichts relevant zu sein, absolut nichts. Und alles. Soweit ein zwingender Zusammenhang besteht. Können Sie das erklären? Ein Mann sitzt an einem Tisch. Sehen Sie, das ist etwas, was es immer geben wird, solange die Welt besteht mit ihrer Schwerkraft und ihren Häusern und Tischen und Stühlen und Menschen. Das gilt auch für sein Interesse an Gedenkstätten, Totenmonumenten, Klageritualen, was natürlich alles aus ein und derselben Ecke kam. Nun kann man sagen, dass rituelles Klagen primär ein Phänomen primitiver Gesellschaften bzw. der antiken Welt war, etwas, was wir längst hinter uns gelassen haben. Aber pflegen wir es nicht immer noch in irgendeiner Form? Notwendigerweise, um unseren Schmerz zu lindern, so wie wir immer noch den toten Grabmale errichten? Und sei es nur ein kleiner imaginärer Stein in unserem Kopf. Der Begriff universell wird heutzutage ja erheblich missbraucht, wie der Begriff Relevanz. Er hatte das Talent, sich die Dinge herauszugreifen, um die für uns, die Menschheit, alles kreist. Hat er oft davon gesprochen? Oh ja, aber nie ernst. Was soll das heißen? Sobald man von etwas spricht, verwandelt sich dieses Etwas in etwas anderes. Die Füllung fällt heraus. Wenn somit der zweifache Antrieb herausgestellt wurde, einerseits die sterbliche Hülle der Verstorbenen, wie andererseits ihr Andenken zu bewahren, ließe sich sagen, dass ein Totenmonument dem Menschen als menschlichem Wesen huldigt. Da haben Sie Wordsworth über das Thema, aber das hätte auch er selbst aus dem Ärmel schütteln und feierlich servieren können. Oder er hätte eine Imitation unseres Interviews zum Besten geben können. Er hätte beide Seiten gespielt, Interviewten und Interviewer, schneller und schneller und immer verrückter, bis das Ganze sozusagen vor Erschöpfung kollabiert wäre. Sie sind also tatsächlich der Ansicht, dass Grabdenkmale, oh ja, ganz fraglos und psychoanalytisch gesehen, die humanoide Gesellschaft, die Primatologen andererseits, ja, die Welt der großen Affen, der große Haubentaucher. Manche behaupten ja sogar die Wale, die Delfine, das Eichhörnchen, die Mungos und so fort. Was ihn anzog an dem Bild eines Menschen, der an einem Fenster steht oder auf einem Stuhl sitzt, war nichts anderes als die Wortlosigkeit. Die Welt hinter der Welt der Wörter. Nur noch der Schrei. Oder der Körper, der den Fensterrahmen ausfüllt oder über dem Tisch lehnt mit aufgestütztem Ellbogen, Kopf in den Händen. Alles Reden ist Unsinn, konnte man von ihm hören. Ist nicht Reden. Aber selbst das ist Unsinn, nicht wahr? Ja. Verstehe. Aber er hat ja auch geschrieben, nicht wahr? Über Denkmale, Klagerituale und so fort. Wie erklären Sie sich das? Ach, wissen Sie, ich glaube, das war auch ein Spiel. Der kühle, penible, beziehungsweise besessene, exzentrische Gelehrte, das beherrschte er sehr gut. Aber es waren auch nur Masken, genau genommen. Und der Mensch? Na, der Mensch. Hinter den Masken. Ich erinnere mich, dass ihn jemand einmal danach gefragt hat. Er sagte, hinter der Maske? Der Träger natürlich. Der Träger der Maske, das ist dahinter. Man hatte nie das Gefühl bei ihm, dass er etwas verbarg. Er war, wie er war. Fertig. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Bei den meisten Menschen scheint es eine Lücke zu geben zwischen ihrer Person und der Wirklichkeit, die ausgefüllt ist mit Ambitionen, Fantasien, Tagträumen. Bei ihm nicht. Aha. Ja, er besaß eine Selbstsicherheit, die auf andere ausstrahlte. In allem, was er machte, war er entschieden. Soviel ich weiß, haben Sie ihm viel zu verdanken. Oh, alles. Aber nicht, dass er einen geschoben und gedrängt hätte, zu einer Kopie seiner selbst machen wollte. Er hat einen nur begreifen gelehrt, wie es ist, man selbst zu sein und niemand sonst. Das war das Außergewöhnliche. Man... Ein Kopf. Ich erwache und halte einen Marmorkopf in meinen Händen. Erzähl weiter, bitte. Also, wenn man zur Prinzessin wollte, musste man viele Zimmer durchqueren. So viele, dass niemand sie zählen konnte. Warum? Na, weil das Schloss, in dem sie lebte, so riesig war. Da wohnte sie also im schönsten, allerletzten Zimmer von allen. Und warum hat sie im allerletzten Zimmer gewohnt? Ihr Vater, der König, war vor langer, langer Zeit aufgebrochen auf eine Expedition. Es hieß sogar, er sei dabei ums Leben gekommen. Und sie sei gar nicht mehr Prinzessin, sondern eigentlich schon Königin. Aber sie ließ sich nicht davon abbringen, dass ihr Vater noch am Leben sei. Und sie nur die Prinzessin. Weiter. Im ganzen Land erzählte man, dass der erste junge Mann, der das Schloss beträte und bis zu ihr gelange, sie freien würde. Aber keiner hatte den Mut. Und was wird an ihn erinnern? Nichts. Jedenfalls kein Grabmal. Keine Gedenkstätte. Wie soll man sich seiner dann erinnern? Ich dachte, das hätte ich beantwortet. Sie persönlich, welche Erinnerung bewahren Sie an ihn? Und welche Erinnerung bewahrt man überhaupt an jemanden? Ist das eine Antwort? Ich denke schon. Einigermaßen. Aber wie erinnern Sie sich persönlich an ihn? Ich denke nicht an ihn wie an einen Toten. Erinnert man sich an den lebenden Menschen? Errichtet man Erinnerungsstätten für die Lebenden? Ich fürchte, ich... Er ist weder tot, noch lebt er. Er steht an einem Fenster. In diesem Augenblick. Er ist hereingekommen und geht zum Fenster. Jetzt hat er das Fenster geöffnet, steht mit dem Rücken zum Raum und sieht hinaus. Wir sehen nur seinen Rücken, nicht sein Gesicht. Und doch fühlen wir seine Präsenz stärker, als wenn er uns ansehen würde. Da ist er. Mann an einem Fenster stehend. 2. Mann an einem Tisch sitzend. Wollen Sie ein paar Worte sagen über seinen Tod? Und über Ihre letzte Begegnung mit ihm? Im ganzen Land hat man also erzählt, dass der erste junge Mann, der bis zur Prinzessin gelangt, ihr Ehemann werden soll. Aber keiner hatte den Mut. Warum nicht? Einige hatten es versucht. Sie hatten sich auf den Weg durch das riesige Schloss gemacht, aber es war so groß, mit so vielen, immer gleichen Zimmern, dass sie grau und alt geworden waren und eines natürlichen Todes starben, bevor sie ihr Ziel erreichten. Ist die Prinzessin nicht auch alt geworden? Doch, aber ganz langsam, weil sie nie irgendwo hingehen musste, verstehst du? Sie saß die ganze Zeit auf einem Kissen auf ihrem Thron und hat sich von ihren Hofdamen vorlesen lassen. Und weiter? Weiter? Wie ist es weitergegangen? Ist der König zurückgekommen? Oder ist einer bis zu ihr gekommen, bevor sie gestorben ist? Ich soll Ihnen von seinem Tod erzählen? Wenn es Ihnen möglich ist. Tja. Es war ein Tod wie jeder andere. Er hatte nicht mehr viel Besucher. Er riet allen ab. Wer sieht schon gerne ein Krankenhaus von innen, wenn er nicht muss, pflegte er zu sagen. Gelegentlich bedeutete er einem, ruhig zu sein. Wenn der alte Mann in dem anderen Bett mit seinem Enkel Späße machte, ihm Geschichten erzählte, dann legte Vater den Finger an den Mund, deutete auf die beiden und man musste zuhören. Was für Geschichten? Verrückte. Zweitens, Traum. Kaiser Maximilian hat einmal gesagt, wer nicht zu Lebzeiten dafür sorgt, dass man sich seiner erinnert, wird mit dem Läuten der Totenglocke vergessen sein. Erinnern Sie sich seiner? Also, ich... Ja, bald werden diejenigen, die sich erinnern, verschwunden sein. Und dann die, die sich an diese erinnern. Und so geht das immer weiter. Und wie steht es mit der Trauerklage? Naja, das ist natürlich die instinktive Reaktion derjenigen, die einen nahestehenden Menschen verloren haben. Aber es ist natürlich auch ein auf etwas Absolutes gerichteter Versuch, nicht wahr? Alles in einem Augenblick zusammenzufassen, in einem Schrei zu summieren. Nur ist das Leben eben nichts Absolutes und diese Einsicht schmerzt. Deswegen wirkt Schreien so erleichternd. Kinder helfen sich mit Schreien, wenn ihnen alles zu viel wird. Aber man kann ja nicht schreien durchs Leben gehen, nicht wahr? Daher ja auch die an sich richtige Idee mit professionellen Klageweibern in primitiven Zivilisationen. Ich habe in der Altstadt von Kairo einmal ein Begräbnis miterlebt, woraus die Sargträger mit dem Sarg dann die Angehörigen, dann die Klageweiber, 8 an der Zahl, in den höchsten Tönen kreischen, meilenweit zu hören. Als sie an mir vorbeikamen, beobachtete ich etwas Interessantes. Zwischen ihren Schreien, die wirklich markerschütternd waren, unterhielten sie sich miteinander, klatschten, stritten, lachten, dann erhoben sie wieder die Stimme, dann wieder weitergeschwätzt und so fort. Und warum auch nicht? Bezahlt hat man sie für ihre Stimmen, nicht für ihre Gefühle. Das Bedürfnis danach ist gegeben, man stellt es nur noch in einem sozialen Zusammenhang. Moderne Kulturen haben erst den Zusammenhang abgeschafft und als Resultat den Sinn für das Bedürfnis verloren. Sehr traurig. Diese Interviewspiele waren typisch für ihn. Er zog einen natürlich immer hinein. Gelegentlich setze ich mich in eines der Cafés und führe sie mir noch mal vor. Wir müssen etwas für die Nachwelt tun, sagte er. Dafür sorgen, dass die verdammten Archive gefüllt sind. Die Bänder mit Interviews dort lagern. Sag doch selbst, ist ja zum ersten Mal, dass sowas überhaupt möglich ist. Was wäre denn rausgekommen bei einem Interview mit Wordsworth? Oder Milton? Mit Shakespeare? Dante, Homer? Homer hätte Reis ausgenommen. Man hätte es heimlich machen müssen mit verstecktem Gerät. Shakespeare hätte einfach keine Zeit gehabt. Die anderen hätten sich durchaus darauf eingelassen, vermute ich. Es ist wirklich interessant, diese ganze Interviewerei. Wie? Viel interessanter als die Kunst. Meistens. Also, wenn man sich so umsieht, sagte er, sehr viel von der Sache selbst ist nicht vorhanden. Jede Menge Gerede über Kunst und nichts dahinter. Wo aber ließe sich die Sache selbst aufstöbern, sagte er und lächelte. Kann ich Sie mal etwas fragen? Mich? Ja, bisher durften Sie, jetzt bin ich an der Reihe. Also, ich... Ja, ich möchte Sie fragen, wo Sie sind. Wo ich... Verzeihung. Ja, wo und wann? Ich? Also hier. Ich bin hier, denke ich. Hier? Schön. Aber wo ist das? Was macht hier aus und was jetzt? Ist das nicht ein bisschen... Sophistisch? Naja. Haben Sie sich vorher Gedanken gemacht über dieses Interview? Tja, selbstverständlich. Ja, Sie mussten es planen. Natürlich. Und morgen haben Sie zweifellos etwas anderes vor. Ganz recht. Ja, aber es könnte sein, dass Ihnen morgen beim Frühstück etwas von unserer Unterhaltung wieder einfällt, oder? Durchaus möglich. Werden Sie gerade in Ihren Toast beißen. Also, vor sich haben Sie... Ihre Scheibe Toast mit Orangenmarmelade gegenüber Ihrer Frau, zwischen sich und Ihrer Frau, Ihrer Tochter. Ja, und da fällt Ihnen diese oder jene Stelle aus unserem Gespräch wieder ein. Und 10 Jahre später, wenn Sie wieder in eine Scheibe Toast beißen mit einer anderen Frau, mit einer anderen Frau und einer anderen Tochter am Frühstückstisch, fällt Ihnen Ihre erste Frau und Ihre erste Tochter und die Stelle aus unserem Gespräch und der Geschmack des Toasts wieder ein. Und wieder 10 Jahre später... So echt. Die Prinzessin saß auf einem hohen Thron mit vielen, vielen Kissen drauf, damit sie es bequemer hatte. Denn sie war ein bisschen dürr. Und sie und ihre Hofdamen vertrieben sich die Zeit mit Kichern, während sie auf Nachrichten vom König warteten. Wenn Boten eintrafen, benutzten sie jetzt einen Seiteneingang, welcher direkt von unten in den Thronsaal führte, und ersparten sich so den endlosen Weg durch die Räume, durch welche sich die Freier näherten. Auf diese Weise erfuhr die Prinzessin auf der Stelle jede Neuigkeit von ihrem Vater. Warum sind die Freier nicht durch den Seiteneingang hereingekommen? Tja, sie hielten es für unter ihrer Würde. Wie kamen sie dazu, eine kleine Seitentür zu benutzen, wenn das Schloss doch ein tadelloses, großes Portal besaß? Und so nahmen sie den Weg durch die endlose Flucht von Räumen, von denen jeder dem nächsten glich. Mit Marmorboden und feinen, vergoldeten Stühlen in den Ecken und zu beiden Seiten der Türen Büsten vom Vater des Königs und seinem Großvater und Urgroßvater. Und die Zimmer führten eines ins andere. Und an jeder Tür standen 2 Lakaien, die einen Kratzfuß machten. Kratz, kratz, kratz. Aber natürlich erreichte keiner der Freier je sein Ziel. Denn sie starben, einer wie der andere, vorher an Altersschwäche. Wenn das passierte, steckten die Lakaien die Leiche in einen großen Plastiksack und hieften den Sack aus dem Fenster, woraufhin ein Gärtner gelaufen kam und den Toten zur sofortigen Beerdigung wegschaffte. Aber einer der Freier hat es doch geschafft. Er war der 7. Sohn eines 7. Sohns. Und so wusste er, dass ihn das Glück nie verlassen würde. Kaum hatte er vernommen, dass die Königstochter den 1. jungen Mann, der ihr gefiel, zum Gemahl nehmen würde, zweifelte er nicht daran, vom Schicksal dafür auserwählt worden zu sein. Als er das Schloss erreichte und man ihn fragte, welchen Eingang er benutzen wolle, das Hauptportal oder die Seitentür, sagte er sich, dass die Erreichung eines so hohen Ziels Bescheidenheit gebiete und entschied sich für den Nebeneingang. Die Tür war wirklich ziemlich klein, was ihn aber nicht störte. Und in dem Gang, den er dahinter vorfand, lag dichter Staub, was ihm aber auch nichts ausmachte. Links und rechts gingen keine Türen ab, sodass er darauf vertraute, direkt ins Gemach der Prinzessin zu gelangen. Aber auch dieser Weg war natürlich nicht gerade kurz in einem so riesigen Schloss. Und da die Diener des Königs hier kaum je sauber gemacht hatten, war der junge Mann, als er schließlich die Tür am Ende des Gangs aufstieß und sich der Prinzessin gegenüber sah, ganz mit Staub und Spinnweben bedeckt. Aber er wusste gar nicht, was für einen Anblick er bot, riss sich den Hut vom Kopf und machte eine tiefe Verbeugung in Richtung Thron. Er war im Grunde ein ungeselliger Mensch. Lud zum Beispiel nie jemanden in sein Haus auf dem Land ein. Auch in seine Londoner Wohnung nicht, solange er lebte. Einmal bin ich zu ihm aufs Land gefahren. Er war durchaus höflich, zeigte mir das Haus. Ich war erstaunt, wie geräumig es war und wie hell. Untypisch in dieser Hinsicht für englische Häuser. Die Zimmer waren sparsam möbliert und er hatte die Fußböden abschleifen lassen. Alles war hell und luftig. Er ließ mich auch einen Blick in sein Arbeitszimmer tun. Ich sage Arbeitszimmer, aber in dem großen, weiten Raum mit niedriger Decke gab es nichts als einen Tisch mit einem Stuhl in der Mitte. Das Haus war alles in allem keineswegs besonders groß, ein altes Farmhaus eben. Dieser Raum muss ein Obstspeicher oder so etwas gewesen sein. Wie gesagt, er war weit und niedrig und durch das Fenster sah man auf Felder und dahinter einen Wald. Und in der Mitte nur der Tisch mit dem Stuhl. Keine Bücher, nichts. Ich konnte mir gut vorstellen, wie er hier hereinkam und sich hinsetzte. Und wie der Tag verging, ohne dass irgendetwas passierte. Höchstens, dass er gelegentlich aufstand, zum Fenster hinaus sah und sich dann wieder setzte. Sie meinen, dass er den Tag wirklich so verbrachte? Ja, glaube schon. Ja. Das finde ich seltsam. Ja? Ja, muss schon sagen. Ziemlich seltsam. Ich auch. Genau genommen. Kaum zu glauben eigentlich. Es ist ja aber auch kein Glaubensartikel, nicht wahr? Wie wollen wir ihn nennen? Lionel? Lionel. Lionel? Sumo. Sumo. Oder Sandmill? Sumo, gefällt mir besser. Noch eine Tasse? Gern. Danke. Lionel liegt jetzt auf seinem Bett. Träumt von seinem Leben. Die weite Fläche des Meeres. Klippen. Felsen, die aus dem Wasser ragen. Die Flut setzt ein. Aber nach und nach beruhigen sich die Wellen. Und das Wasser bedeckt allmählich die Felsen. Bis keine mehr zu sehen sind. Nur noch das wogende Meer. Er erwacht. Sein Kopf ist auf den Tisch gesunken. Reibt sich die Augen, kann aber nichts sehen. hört nur das Schmatzen der Wellen. Der Gedanke kommt ihm, er sei tot, was ihn keineswegs bedrückt. Er hofft nur, dass man ihn nicht betrauert und ihm kein Grabmal errichtet. So viel zu Lionel. Aber er war sich des seltsamen Anblicks, den er bot, mit Staub und Spinnweben bedeckt, gar nicht bewusst, riss sich den Hut vom Kopf und machte eine tiefe Verbeugung vor der Prinzessin. Diese fragte: Was gibt es Neues? Der Freier war ganz perplex. Neues? Sagte er. Neues von meinem Vater, dem König? Fragte die Prinzessin erneut, ungeduldig, wegen der Begriffsstutzigkeit des Boten. Denn es waren ja immer nur Boten, mit Neuigkeit über ihren Vater durch die kleine Seitentür hereingekommen. Ich weiß nicht, sagte der junge Mann. Ich bin gekommen, um... Da stockte er, denn er war sich nicht ganz sicher, warum er eigentlich gekommen war. Um sie um ihre Hand zu bitten? Aber hätte er da nicht erst ihren Vater fragen müssen? Und wo war der? Oder war er nur gekommen, um sie in Augenschein zu nehmen? Also wenn er ehrlich gewesen wäre mit sich, hätte er sagen müssen, er sei gekommen, auf dass sie ihn in Augenschein nehme und ihn auf der Stelle frage, ob er sie heiraten wolle. Aber die Prinzessin kam gar nicht auf den Gedanken, er könne ein Freier sein, so wie er aufgetreten war, durch die Botentür und voller Spinnweben und Staub. Nicht, dass sie einen Freier nicht sehnlich erwartet hätte. Wie oft hatte sie sich den Augenblick vorgestellt, wie er durch die große Doppeltür am anderen Ende des Thronsaals hereintrat und langsam über den langen Teppich auf sie zuschritt. So oft hatte sie sich das vorgestellt, dass es ihr gar nicht in den Sinn kam, ein Freier könne auch anders erscheinen. So sagte sie ärgerlich zu ihm: Also, es gibt nichts Neues, gar nichts. Dann verschwinde und lass dich erst wieder blicken, wenn es etwas Neues gibt. Und sie warf mit der Schale einer Banane, die sie gerade verspeist hatte, nach dem unglücklichen jungen Mann. Das war wie ein Zeichen für ihre Hofdame. Sie sprangen von ihren um den Thron stehenden Stühlen auf, umringten den jungen Mann, schubsten ihn durch die kleine Tür, durch die er gerade erst hereingekommen war, hinaus und warfen sie hinter ihm zu. Ich würde Ihnen gerne einige persönliche Fragen stellen über Ihr Leben, Ihre Ambitionen und so fort. Ja. Könnten wir vielleicht mit der Tatsache beginnen, dass Sie sich, wie Sie oft gesagt haben, hier als Fremder fühlen? Ist das ein wesentlicher Faktor in Ihrem Werk? Ja, der Kältefaktor. Der Kältefaktor. Ja. Wollen Sie das etwas näher erläutern? Nein. Kurz vorher musste er schon einmal ins Krankenhaus. Er dachte, das sei das Ende, ließ sich durch nichts und niemand davon abbringen. Noch bei seiner Entlassung, als er den Schwestern die Hände schüttelte, murmelte er, es muss sich um einen Irrtum handeln. Es muss sich um einen Irrtum handeln. Erstens Tod, zweitens Traum, drittens Grabmal. Nichts Neues, sagte die Prinzessin. Dann verschwinde und lass dich erst wieder blicken, wenn es etwas Neues gibt. Und sie warf mit einer Bananenschale nach ihm, die sie gerade in der Hand hielt. Daraufhin sprangen die Hofdamen von ihren Stühlen auf, umringten ihn und schubsten ihn durch die Tür hinaus, durch die er gerade erst hereingekommen war. Kaum draußen angelangt, wurde ihm so recht klar, was passiert war. Und er begann mit den Fäusten gegen die Tür zu trommeln. Aber sie blieb fest verschlossen. Nach einer Weile gab er auf, als ihm Zweifel kamen, ob man ihn überhaupt im Thronsaal hören könne. Und er überlegte, was er jetzt machen solle. Der Gang war dunkel und eng wie ein Grab. Und er begann zu frieren. Er richtete sich auf, wenn man ihn besuchen kam, bemühte sich, Interesse zu zeigen, aber es war nur Höflichkeit. Er hatte sich nie wirklich interessiert für einen von uns. Wahrscheinlich waren wir einfach nicht sehr interessant. Was hat ihn dann interessiert? Oh, er zog gern los, traf Leute, sprach auf sie ein und war plötzlich wieder verschwunden. Er konnte stundenlang in der Stadt herumlaufen. Er hielt es nirgendwo lang aus. Er hasste seine Arbeit, sprach immer wieder davon, alles hinzuwerfen, den Job aufzugeben, London zu verlassen. Wenn er abends aus dem Büro kam, merkte ich genau, dass er auf dem Heimweg in der U-Bahn mit solchen Gedanken gespielt hatte. Plötzlich stand er in der Tür, fast drohend, und sagte, ich habe es satt. Das Schlimmste für ihn, verstehen Sie, war es, festgenagelt zu werden, festgelegt zu sein. Das war für ihn eine Art Tod. Aber einmal hat er zu mir gesagt, wenn ich da liege, sehe ich mich herumlaufen. Wenn ich herumlaufe, sehe ich mich da liegen. Seltsam. Wie? Das ist sein letzter Brief an mich. Wir kennen uns jetzt seit über 25 Jahren, schreibt er. Solange man jung ist, denkt man, dass man immerzu fortschreitet, dass alles eine Frage der Zeit sei, dass man eines Tages Menschen besser verstehen wird, besser denken, besser schreiben, sich selbst besser kennen wird. Und dann vergeht die Zeit. Und man ist in allem der Anfänger geblieben, der man immer gewesen war. Und dann fügt er in der für ihn sehr typischen Weise hinzu, warum greifen wir immer wieder zu räumlichen Metaphern? Warum sprechen wir von Menschen, die rasch zugrunde gehen? Man konnte es ihm nicht leicht recht machen. Wenn ich ihn in diesen letzten Wochen besuchen kam, sprach er oft einfach überhaupt nicht mit mir. Er deutete auf einen Mann im anderen Bett. Niemand besucht ihn, er ist besser dran. Wenn ich ihn dann fragte, ob ich gehen solle, blickte er mich nur wütend an. Warum? War er aufgebracht, weil ich gefragt hatte? Wollte er, dass ich tatsächlich ging? Ich wusste es nicht. Vielleicht wusste er es selbst nicht. Erstens, Mann an einem Fenster stehend. Zweitens, Mann an einem Tisch sitzend. Drittens, Mann auf einem Bett liegend. Eine gewisse Verzweiflung steckte schon in ihm. Einmal sagte er, Leben, das komme ihm vor wie einen Wagen fahren, dessen Windschutzscheibe geschwärzt ist und bei dem die Straße voraus durch einen im entsprechenden Winkel angebrachten zweiten Spiegel nur im Rückspiegel zu sehen sei. Der Wagen halte eine hohe Geschwindigkeit und man müsse sich auf das Glück und den eigenen Instinkt verlassen, um ohne Unfall durchzukommen. So bleibe keine Zeit zum Reflektieren für wohlerwogene Entscheidungen. Und dabei schien er immer genau zu wissen, was er wollte und was er tun musste. Er wollte partout mit einem Themseboot nach Greenwich fahren. Wir saßen im Café des Meeresmuseums und dabei kam er auf den an einem Tisch sitzenden Mann zu sprechen. Ich sehe ihn vor mir, sagte er, in einem geräumigen alten Haus. Nichts Großartiges, mehr ein Farmhaus mit großen Zimmern, aber niedrigen Decken. Es hat abgeschliffene Bretterfußböden und das Zimmer ist bis auf Tisch und Stuhl genau in der Mitte, leer. Er sitzt also an dem Tisch, sagte er. Was macht er? Er hielt inne und ich wartete auf die Antwort, aber es war keine rhetorische Frage. Was macht er? Wiederholte er. Was er macht, sagte ich töricht, das weiß ich auch nicht. Macht er überhaupt etwas? Ist er am Leben? Fragte er. Das hängt von dir ab, sagte ich. Also was macht er? Denkt er nach, schlug ich vor. Er denkt nicht nach, sagte er. Und er träumt auch nicht vor sich hin. Was dann? Fragte ich. Ich glaubte schon, er wolle mich zum Narren halten. Aber er gab keine Antwort. Und ich begann zu grübeln. Ein Mann stirbt, sagte er, als ich nochmal darauf zurückkam. Und was für ein Denkmal stellt man ihm auf? Oder vielleicht stirbt er auch nicht. Vielleicht gibt es ihn immer noch. Er war in guter Stimmung an dem Tag. Nach ein paar Tassen Tee gegen 5 Uhr machten wir uns auf einen Spaziergang. Wir liefen die ganze Nacht hindurch. Er war in Topform. Ich glaube, wir haben London von rechts nach links und von unten nach oben durchquert. Es war angenehm, mit ihm spazieren zu gehen. Er redete nie nur, um zu reden. Und hat das auch von seinem Begleiter nicht erwartet. Er war selbst sein schärfster Kritiker. Das ist Unsinn, sagte er oft. Was für ein Quatsch, das ist Scheiße. Er war imstande, das Werk von Monaten zu vernichten. Dann saß er da, ohne ein Wort zu sagen, und ging wochenlang nicht aus dem Haus. Nie warf er irgendetwas weg. Alles wurde verwendet. Sowas wie schlechte Arbeit gibt es nicht, pflegte er zu sagen, nur unvollständige. Er war wie soll ich sagen? Er war Ich fragte ihn oft, woran er gerade denke, aber darauf antwortete er selten. Er konnte einen ansehen, als hätte er einen nie zuvor gesehen. Ich kannte das an ihm seit meiner Kindheit. Gegen Ende wurde es schlimmer, als ob er sich belästigt fühlte. Hielt die Familie zusammen? Hielt die Familie zusammen? Oh ja. Und er war auch ein guter Vater. Gegen Ende sprach er nur noch mit meinem Sohn. Er erzählte ihm endlose, verrückte Geschichten. Offenbar macht es beiden großen Spaß. Was für ein... Verrückte! Und dann? Ist keiner mehr bis zu ihr gekommen? Nein, keiner. Obwohl sie es gehofft hat. Zuerst hat sie so getan, als wäre es ihr egal. Als sei sie ganz zufrieden, den Tag mit ihren Hofdamen zu verbringen. Aber dann wurde sie unruhig. Und schließlich musste sie sich eingestehen, dass es mit ihrer Geduld zu Ende ging. Auch zeigte sich jetzt doch da und dort eine Runzel in ihrem Gesicht. Aber kein Freier erschien, obwohl sie immer noch wartete und mit ihr die Hofdamen. Aber außer den Dienstboten ließ sich niemand blicken. Niemand? Nein, niemand. Niemand mehr. Drittens Grabmal. Erstens Mann an einem Fenster stehend. Zweitens Mann an einem Tisch sitzend. Drittens. Einmal hat er davon gesprochen. Als wir uns in London trafen, bei einem seiner selten gewordenen Besuche. Er sagte, er habe geglaubt, es sei einfach. An einem Tisch sitzen und den Kopf ausleeren. Aber nein. Er sagte, wenn er sich hinsetze und versuche, sich leer zu machen, einfach schweigend dazusitzen, kämen mehr Wörter und Bilder denn je angetanzt. Wenn auch anders. Man sei entspannter, sie strömten herein und wieder heraus, sagte er. Bruchstücke der Vergangenheit, erfundene Geschichten, Parodien auf Interviews, Unterhaltungen von Leuten über ihn nach seinem Tod, nach bekanntem Muster, auch mit ihm geführte Interviews, aufgeblasenes Zeug, wie man es dauert in Rundfunk und Fernsehen hört. Kann man nicht einfach den Mund halten? Fragte er. Warum muss man sich diesem Dauergeräusch, diesem Dauergeschwätz aussetzen? Ich glaube, es gab Zeiten, in denen er aller Spiele überdrüssig war. Schon als Kind glaubte ich das zu spüren. Er wollte nicht mehr spielen, aufhören damit, ganz einfach. Er konnte stundenlang dasitzen, an dem Tisch in der Küche, an dem wir immer aßen. Er kam abends nach Hause und saß stundenlang da, ohne auf Fragen zu antworten, ohne den Lärm wahrzunehmen, den wir machten. Wenn meine Mutter ihn fragte, woran denkst du? Sah er sie meistens nur an und sagte gar nichts. Oder wenn dann, ach... An die U-Bahn-Türen, wie die sich öffnen, wenn der Zug hält. Oder an einen leeren Raum in einem leeren Haus, irgendwo auf dem Land, mit Schnee ringsum. Thank you. Wie war sein richtiger Name? Na, Sie kennen ja wohl seine Antwort auf diese Frage. In seinem Pass stehe Leo Sawyer, aber von sich selbst denke er als Lev Savitzky. Savitzky? Ein galizischer Jude. So denke ich von mir selbst, sagte er. Lev Savitzky. Aber als wir uns zum ersten Mal begegneten, sprach er von sich als einem Ungarn, der 56 nach England gekommen sei. Ich habe ihn auch immer für einen Ungarn gehalten, ist er denn nicht? Ich habe ihn aber auch behaupten hören, die Sawyers seien Leute aus Westengland. Und zum Beweis rasselte er einem einen Stammbaum herunter, der bis zu Cromwells Zeiten zurückreichte. Und was denken Sie nun wirklich? Tja, wer weiß. Wer weiß. Haben Sie nach Ihrer eigenen Einschätzung eine schöpferische Leistung vollbracht? Nein. Worin, würden Sie sagen, lag dann Ihre Bedeutung? Ich habe keinerlei Bedeutung. Ist das nicht übertriebene Bescheidenheit? Ich bin ein übertrieben bescheidener Mann. Vielleicht liegt darin meine Bedeutung. Drittens, Mann auf einem Bett liegend. Erstens, Tod. Zweitens, Traum. Drittens, Grabmal. Er war ein scheuer Mensch. Er hätte gern Familie gehabt, vermute ich. Fürs Alleinsein war er nicht geschaffen. Er hätte nicht heiraten sollen. Dass das ein Fehler war, zeigte sich auf der Stelle. Er änderte sich, als er seine Familie verlassen hatte, als er aufs Land zog. Er schrieb mir ein paar Mal. Er schien glücklich zu sein. Plötzlich stand da, habe ich entdeckt, was für eine außerordentliche Fähigkeit zum Glücklichsein ich besitze. Ein bisschen spät vielleicht. Aber besser, als es gar nicht herausgefunden zu haben. Einmal sagte er, meine Bücher sind wie ein Spielzeug, das man zerlegt, auf einem Taschentuch, um die einzelnen Teile zu säubern und zu ölen. Wenn man sie wieder zusammenfügt, sind sie mehr als die Summe ihrer Teile. Was man in Händen hält, ist ein kostbarer, kleiner Revolver. Man setzt ihn an die Schläfe und dann. Der Anblick war jammervoll. Er lag bewegungslos da. Der alte Mann in dem zweiten Bett hatte ständig Besuch, auch von seinem Enkel. Aber er verscheuchte Besucher, wenn irgend möglich. Ich habe ihn ein-, zweimal besucht. Aber er wollte nicht sprechen. Wollte einen gar nicht da haben. Ich dachte, es könnte ihm Trost bringen. Ich nahm seine Hand, er ließ sie da liegen, machte keine Anstrengung zu reagieren. Er wartete nur darauf, dass ich wieder ging. Als ob, nachdem er seinen Schwung, seine Lust am Spielen eingebüßt hatte, nichts mehr in ihm gewesen sei. Kein Ersatz. Nichts. Dabei hatte sich etwas davon schon früher gezeigt, wenn er in der Küche am Tisch saß und in die Ferne starrte. Da hatte man es beobachten können, die Tendenz dazu, mit der Welt nichts zu tun haben zu wollen. Also, angenehm war das nicht. Für keinen. Wir wussten natürlich, dass er nicht ernst machen würde. Sich völlig abzuschließen auf dem Land, das war nur so eine Idee von ihm, ein Bild, das er mit sich herumtrug, das ihm durch den Tag half. Aber mehr als in Cafés herumsitzen und davon reden würde nicht passieren, das wusste ich. Oder auf der Rückseite von Briefumschlägen das Haus zeichnen, das leere Zimmer mit ihm an dem Tisch in der Mitte. Ich hätte ein berühmter Anthropologe werden sollen, sagte er. Ein Kulturhistoriker. Grabmonumente, ihre Geschichte und Bedeutung. Der Tod im Spätmittelalter. Gräber und Grünschnäbel, eine vergleichende Studie, all sowas. Das wäre nützlich gewesen, sagte er. Dann könnte ich mich jetzt zurückziehen, hoch angesehen. Und Urteile abgeben. Über das Leben. Die Kunst, die Kultur. Ja, ja, sagte er, dann könnte ich urteilen. Urteile. Erstens, Mann an einem Fenster stehend. Zweitens, Mann an einem Tisch sitzend. Er konnte in der zunehmenden Dunkelheit stundenlang dasitzen. Auf dem Fußboden hockend ging er seine Papiere durch, zerriss die Seiten in immer kleinere Stücke. Kleinere Stücke. Nichts blieb verschont. Zu seinen Füßen ein Berg von Papierschnitzeln. Erstens, Mann an einem. Zweitens. Also ganz gewiss war er ein, wie soll ich sagen, ein reservierter Mensch. Ein Mensch mit grenzenlosen Reserven. Also ganz gewiss war er ein, wie soll ich sagen, ein reservierter Mensch. Ein Mensch mit grenzenlosen Reserven. Erstens Tod, zweitens Traum. Drittens. Er war, wie soll ich sagen? Er war. Thank you. So wurde die Prinzessin älter und älter. Und schließlich begann sie zu begreifen, dass kein Freier mehr je durch die vielen Zimmer des Schlosses zu ihr kommen würde. Und dass selbst die Boten, die durch die kleine Nebentür eintraten, ihr niemals Nachricht von ihrem Vater bringen würden. Und doch gab sie die Hoffnung nicht auf. Nachruf auf LS. Hörspiel von Gabriel Josipovici. Aus dem Englischen von Hubert von Bechtolzheim. Mit George Tabori, Bruno Ganz, Klaus Piontek, Jürgen Hensch, Hans Zischler, Jutta Hoffmann, Susanne von Borjordi, Hans Madin, Peter Fitz, Peter Gröger, Christine Gloger, Robert Welti. Regieassistenz Vera Hinz. Schnitt Sylvia Schwuttke. Ton Hans Martin. Regie Robert Mateka. Produktion Rias Berlin 1990.